geht die Reise los nach Mexiko, auch ohne Geld, denn sein muss mit ner Floß. Und wenn wir drüben sind, dann wird's es richtig schön. Wir werden unsere Mannschaft wieder siegen sehen. Senoritas im Arm, Tequila lauwarm, von Durchfall geplagt und von Fliegen gejagt. Im Land der Kakteen werden wir, du wirst sehen, wieder Weltmeister, Weltmeister sein. Gewiss fahren wir nach Mexiko, uns hilft zu sehen. Im Siegesrausch voller Alkohol lassen wir die Fahnen wehen. Durst und Schweiß heißt der Preis, um Triumphe zu erleben. Kann es denn was Schöneres geben, als Weltmeister zu sein? Senoritas im Arm, Tequila lauwarm, von Durchfall geplagt und von Fliegen gejagt. Im Land der Kakteen werden wir, du wirst sehen, wieder Weltmeister, Weltmeister sein. Yeah.